Schon wieder ist Weihnacht, und was haben wir getan? Ein Jahr ist vergangen, und ein neues steht an. Und wieder ist Weihnacht, habt ihr Spaß daran? Sind und lieb mir, ob alt oder jung. Eine glückliche Weihnacht und ein frohes Neujahr. Hoffen wir auf ein gutes. Der Staat, für Reiche und Arme, die Welt ist so hart, darum friedliche Weihnacht, ob dunkel, ob hell, ob gelb oder rothaut. Den Friedensappell, eine glückliche Weihnacht und ein frohes Neujahr. Hoffen wir auf ein Gutes ohne jede Gefahr. Und nun ist es Weihnacht. Was haben wir getan? Ein Jahr ist vergangen, ein neues fängt an. Darum fröhliche Weihnacht, habt ihr Spaß daran? Die Nasen und lieb mir. Aldo der Jung, eine glückliche Weihnacht und ein frohes Neujahr. Hoffen wir auf ein Gutes ohne jede Gefahr. In Frieden. Auf die Mann.